Was meinst du damit? Naja, früher gab's ja nicht so viel, aber dafür waren wir sicher. Wenn man für Erdbeeren eine Stunde anstehen musste, dann hat man sich da auch dran gewöhnt. Und wenn sie dann alle waren, war auch scheißegal. Und jetzt haben wir Erdbeeren, wir sind alle total frei. Total frei sein, das ist eigentlich nur total alleine sein.